Hallo und herzlich willkommen zum Nerdfon. Ausgabe Nummer, so lassen wir diskutieren, 68, Uwe hat recht, 68 am 8. Februar 2014. Ich bin Pascal Kurschildkin. Mit dabei habe ich wieder das Inventar, den Uwe. Hallo. Der Uwe ist wieder mit dabei und den Michael. Grüß dich, Michael. Hallo. Michael hat das richtige Mikrofon dran. Wir haben Skype gefunden und Michael guckt auf seine Pebble natürlich wieder, weil wir Skype mir jetzt, das kann man ja wunderbar sehen, wer wieder keine Hosen anhat hier. Und ja, begrüßen euch zum nächsten Nerdfon. Wir haben, Michael zeigt mir seine Pebble. Ich kann leider nicht lesen, was draufsteht, ist nur eine Pebble. Ja, wir wollen euch wieder ein bisschen beglücken mit den gefährlichen Halbwissen und in Drittelwahrheiten, wie man so schön sagt, wieder. Und als Profi-Amateur können wir ja direkt wieder anfangen, was die Woche passiert ist. Die Wochen. Wir haben ja Pausen gemacht. Wir haben es letztens gleich angesprochen, Uwe, ne? Letzten Podcast, dass die Ausgabe Nummer 66 verschwunden ist. Das weiß ich gar nicht. Das war doch die Aufnahme, die die Festplatte vollgelullt hat. Ja, ja, genau. Den haben wir gar nicht erwähnt. Ist mir nachher eingefallen. Wir haben es gar nicht erwähnt, dass es eine verlorene Podcast, eine Nerdfon-Folge gibt. Die, ja, man sollte auch nicht über die verlorenen Sachen denken und reden. Ja, doch. Das wurmt mich ziemlich. Das wurmt mich ziemlich, weil das waren geile Themen. Und endlich war der Who-Hit mal wieder dabei. Und die Aufnahme, die ist, hat Mumble. Ja. Zensiert. Versaut. Versaut. Also die Ausgabe Nummer 66, die jetzt online ist mit verlassene Orte, Urbex, eigentlich 66 wäre eigentlich gewesen, wo Michael über seine Pebble spricht, wo wir über Sport reden und ja, denkt euch halt aus, über was wir reden. Wir reden eh nur Quatsch, deswegen ist eigentlich egal, was wir da reden. Also leider ist die weg, die Folge, und ja, wiederholen tun wir nicht. Wer es bis jetzt gehört hat, Pech gehabt. Der Uwe hat letztens Besuch gehabt, oder? Ich habe Besuch gehabt vom Who-Head und ich habe Besuch gehabt vom Lars Sobirai. Volles Haus. Der Uwe hat ein Hotel, habe ich gehört jetzt. Meine Güte. Nee, die haben nicht mal übernachtet. Ne? Ah, okay. Nur der Uwe hat bei mir übernachtet. Also, Mensch. So ganz speziell ist das nicht. Also. So. Ich schlaf doch gerne lieber alleine in meinem eigenen Bett und habe nicht so viele Leute um mich rum während der Nacht. Der Uwe hat Besuch vom Lars gehabt und Lars hat darüber berichtet. Und ja, der Uwe, Respekt. Respekt, der Uwe, was der so alles macht hier, der unser Sportler. Ah ja, ich bewege mich halt eben gern und versuche so auf meine alten Tage da vernünftige Lebensqualität in mein Dasein zu bringen. Und das funktioniert halt nicht, wenn man Chipse isst und auf dem Sofa sitzt und Bier trinkt. Das ist meine Philosophie. Das ist, wie gesagt, meine Philosophie und die zählt und wirkt auch nur für mich. Ich hatte halt einen Artikel, ich weiß nicht mehr wo, gefunden, und der lautete: sind diszipliniertere Menschen die glücklicheren und zufriedeneren? Und da hat man als Titelbild Madonna und Gwyneth Paltrow genommen. Ich glaube, es war Spiegel Online, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe es bei mir ins Blog geschrieben gehabt. Und als der Lars dann hier bei mir war, war der ein bisschen so emotional angeknallt. Und wir haben uns halt ein bisschen unterhalten, halt eben über Bewegung und Pläne und Ziele, und dass man halt eben sich nicht dauernd selber bescheißen sollte, sondern sein Leben so ein bisschen durchstrukturiert angehen sollte. In diesem, ich glaube Spiegel war es, im Artikel, ging es halt eben darum, dass es eine Studie in den USA gibt, die ich auch verlinkt habe mit dem korrekten Hyperlink, der auf dem Artikel war, kaputt. Dass es wirklich so ist, dass Menschen, die diszipliniert und konsequent ihr Ding durchziehen, glücklicher sind als und zufriedener sind als andere. Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Ich habe vorhin mit meinem besten Freund, war ich in der Sauna, und wir haben uns halt eben über unsere Vorhaben und Ziele für das Jahr 2014 unterhalten und sind da einhellig zu dem Schluss gekommen, dass es ohne Ziele und ohne Konsequenzen und Disziplin dabei nicht geht. Wir können uns alle wünschen, dicke Arme oder ein Sixpack zu haben, aber wenn wir nicht anfangen zu handeln und konsequent diese Sache durchziehen, wird das nichts geben. Und da uns das frustet, werden wir dann wahrscheinlich den Kühlschrank aufmachen und uns irgendwie die nächste Tafel Schokolade reinziehen, weil wir halt gefrustet sind, und Schokolade macht halt glücklich. Weil wenn man sich kein Ziel setzt, kann man ja auch keins erreichen, ne? Genau, also dieses Wishes Comes True heißt eben, du musst handeln. Und wenn man nicht handelt und wenn man halt eben nicht genau weiß, was man da will, dann ist auch kein einziger Weg der richtige. Und halt in diesem Artikel wurde natürlich Madonna angegangen und Gwyneth Paltrow angegangen, dass sie ihre Kinder da irgendwie zum Sport zwingt und nur keine Kohlenhydrate zu essen gibt und ja, kein Fernsehen gucken lässt und was weiß ich noch auch immer. Ging dann wieder am Thema vorbei und ich für mich selber hatte letztes Jahr ein Ziel, so dass ich mir für 2014 keine setzen brauchte, müsste. Ich habe das einfach fortgeführt und stelle fest, dass halt, wenn ich mir keine Ziele setze, dass ich keinen Plan aufstelle und wenn ich das dann nicht diszipliniert durchlebe, dass ich so einen Schluffi-Schlendrian in mein Leben hineinlasse und dass mich das unglücklich macht. Ich nehme dann zu und ich werde dann fetter und das gefällt mir nicht und ich bin nicht leistungsfähig, ich schlafe schlecht und all solche Sachen und daher gehe ich in diesem Bericht, den ich, wie gesagt, bei mir im Blog auch kommentiert habe, auch den Beitrag verlinkt habe, hundertprozentig mit konform, dass Disziplin und Konsequenz da und O ist und dass man sich da nicht abbringen lassen sollte von. Also man kann zum Beispiel Folgendes sagen, wenn ich mich mit jemandem verabrede, wie wir heute für 14 Uhr verabredet sind, und zwei Tage später kriege ich eine Mail von meinem besten Freund, der sagt, lass uns Samstag in die Sauna gehen und ich schreibe ihm zurück, ich muss spätestens um 13.30 Uhr wieder zu Hause sein. Weil ich um 14 Uhr einen Termin habe, das Nerdphone aufzunehmen. Da geht kein Weg dran vorbei. Und wenn der sagt, ich kann nicht um 9 Uhr in die Sauna gehen, sondern kann erst um 13 Uhr, dann wäre ich nicht in die Sauna gegangen. Also dieses Prioritäten. Ich ja, dich von der Sauna ab, aber du warst ja jetzt, ne? Nein, ich war ja in der Sauna, okay. Sondern ich habe das ja hinbekommen. So, ne? Es geht einfach nur darum, dass man da die Prioritäten für sich setzt und seine eigenen Regeln beachtet. Ne? Arnold Schwarzenegger habe ich zufälligerweise letzte Woche eine Rede von gefunden. Die habe ich auch unter anderem bei mir in den Rückblick des Januar 2014 im Blog mit eingefügt, was ich da so im 2014 an Sport gemacht habe. In dem ersten Beitrag heißt es eben, lass dir niemals die Regeln von irgendjemand anders aufdrücken. Immer deine eigenen Regeln, brech deine eigenen Regeln, sei nicht feige auf die Schnauze zu fallen, steh wieder auf und mach weiter. Und du wirst das, was du dir vorgenommen hast, sollte es in deinem Rahmen deiner Möglichkeit liegen, auch erreichen. Und wenn wir uns halt immer nur irgendwelche Sachen wünschen und nicht handeln und nur rummosern, dass irgendwas nicht funktioniert, dann wird es auch nicht funktionieren. Und wir werden halt eben, wie halt viele in unserer Gesellschaft sind, Meckerköppe, die halt immer was zu mosern haben, aber nicht handeln. Und es ist ein Spiegelbild meiner Ansicht nach deren eigenen Leben. Die machen irgendwie beschissene Arbeiten, die leben in schlechten Beziehungen, die leben für sich selber meiner Ansicht nach sehr oft eine Lüge. Und wenn man halt eben das nicht ändert, dann, und das kann man nicht ändern, indem man das Fenster aufmacht, den Uwe vom Balkon schubst, und 20 Sekunden später klingelt es und der macht von innen hier die Tür auf und da steht der neue Uwe vor der Tür. Das Problem ist, dass der Uwe höchstwahrscheinlich aus dem Fenster geflogen, unten auf dem Asphalt gelandet ist und das Genick gebrochen hat. Also es funktioniert alles aus dem Kleinen heraus und alles beginnt bei einem selber. Man sollte beginnen, Kleinigkeiten zu verändern und darauf achten, was passiert, wenn ich diese Kleinigkeiten verändere. Denn das sind diese kleinen Schritte, die sich da alle zusammensetzen und wo ein Großes raus wird. Das sind meine persönliche Einstellung, das ist mein persönlicher Plan. Ich kann für niemanden irgendeinen Plan aufstellen. Ich kann jemanden zeigen. Auch nicht gegen Geld? Auch nicht gegen, ja, ich könnte das gegen Geld machen, aber es wird nicht funktionieren. Weil wir Menschen vom Bewusstsein her danach nicht gestrickt sind, weil mein Plan ist mein Plan. Also man könnte jemanden einen Trainingsplan erstellen, wenn man den medizinisch betreut. Dann könnte man anhand der Physio-Werte, Blutwerte, bla bla bla und so weiter, dem einen Plan an die Hand geben. Ist ja auch ein Plan zum Glücklichwerden, weil Sport macht ja glücklich, meistens jedenfalls. Ja, mich macht's glücklich, auch wenn es mich manchmal sehr kaputt macht. Mich macht's glücklich. Aber wie gesagt, das ist halt eben, da sollte jeder für sich das selber herausfinden. Und man kann nicht, wenn man 10, 15, 8 oder 5 oder x Jahre so und so gelebt hat, erwarten, dass man ab morgen ein komplett anderer Mensch ist. Das funktioniert nicht. Ja, die meisten verarschen sich aber auch selber. Die gehen her in der Silvesternacht und versprechen sich selber, ich höre auf zu rauchen, ich bestelle mir keine Pizza mehr, ich stelle meine Ernährung um, ich treibe Sport. Und was passiert? Die Ernährung wird umgestellt, indem sie die Pizza von rechts neben dem Computer nach links stellen. Die sind spätestens im Februar sind sie wieder am Rauchen. So lange dauert das. Die sind am 2. Januar schon wieder am Rauchen. Ja, Sport wird sowieso nicht betrieben. Und die versuchen einfach zu viel. Und dann hilft auch keine Disziplin. Nee, also man sollte alles in kleinen Schritten machen. Ja, das wollte ich ja damit sagen. Ich habe auch mit dir lange gesprochen über sportliche Aktivitäten und so. Und ich fange jetzt auch nicht an und sage, so jetzt draußen bei dem Sturm und dem scheiß Dreckswetter prügel ich mal meinen Schweinehund raus. Doch. Nee. Doch. Ich war gestern bei dem Sturm und bei dem Schweinewetter laufen. Ich gehe morgen früh um 9, nee, 10 Uhr bin ich verabredet zum Laufen. Egal, ob es stürmt oder schneit. Ja, aber ich fange doch nicht direkt an. Warum nicht? Mit dem größten Scheiß, den du dir vorstellen kannst. Warum denn nicht? Ach, das ist doch nicht. Fange ich lieber mit kleinen Schritten an. So, wenn das morgens wieder so ein bisschen heller wird und das Wetter ist trocken, angenehm. Ja. Draußen Vöglein zwitschern. Ich sehe das anders. Dann fange ich an, kleine Schritte zu machen. Ja, genau. Ich sehe das halt eben anders. Ich würde sagen, so, wenn ich mich jetzt bewegen will, dann ist das scheißegal. Ob das regnet oder schneit oder stürmt, dann gehe ich 40 Minuten laufen. Ende. Geht kein Weg dran vorbei. Also, das ist meine persönliche Meinung. Und ich bin der Ansicht, das funktioniert nicht anders. Ach, jetzt muss das mal das Wetter besser werden. Dann ist nämlich, wenn das Wetter besser ist, ist irgendwas anderes. Verstehst du? Aber so fängst du an und hast von 0 auf 100 schon keinen Bock mehr. Die Sache ist, wenn das Wetter besser ist, hast du auch keinen Bock. Weil ja, man kann ja auch im Regen langsam anfangen. Man kann ja auch im Regen langsam laufen, 10 Minuten schon mal laufen, gut wird es halt nass. Es geht jetzt nicht um das Laufen, es geht um das Gesamte dabei. Ich sollte mir einen Plan erstellen. Also ich sage mal dazu, ich möchte gerne mein Sixpack nochmal sehen. Ich glaube, ich war 20, als ich das erste Mal das gesehen habe. Also muss ich laufen, muss Krafttraining machen und ich muss auf meine Ernährung achten. Und ich bin jemand, der sich nur von Brot allein ernähren kann. Ich brauche kein Mittagessen. Ich kann mich 4 Wochen lang von Brot ernähren. Brot, Wurst, Käse, Milch und Kaffee. Das reicht mir voll und ganz. Zwischendurch ein Apfel und eine Banane. So jetzt heißt es, die Ernährung dahin umzustellen, eine Schnitte Brot am Tag zu essen. Und zwar morgens, wenn ich wach werde, eine Schnitte Brot mit Quark und Marmelade und eine Tasse Kaffee. Und ansonsten keine Kohlenhydrate. Glaubst du, mein kleines Mannequin auf der rechten Schulter, was beim Einkaufen sagt, hey Uwe, nimm doch mal so ein Stückchen Prinzenrolle hier mit für eine Tasse Kaffee nachher. Oder Paket Nudeln dabei ist doch viel besser als einfach nur Gemüse. Meinst du, das spricht nicht mit mir? Und sagt, ja, schon, aber du hast ja nicht von 0 auf 100 angefangen. Natürlich habe ich von 0 auf 100 angefangen. Ich habe von 0 auf 100 gesagt, jetzt gibt es keine Kohlenhydrate mehr, Ende. Ja, aber dein ganzes Paket, das ist ja auch gewachsen. Du bist ja nicht montags morgens aufgestanden und hast gesagt, ich so jetzt. Seit 30, sofort. Ich mache Sport. Ja, eben. Es geht nicht um Sport, es geht aber um die Veränderung. Die kann ich nur herbeiführen, wenn ich von jetzt auf gleich handle. Und nicht sage, ja, jetzt schraube ich das mal langsam runter und jetzt mache ich das und so. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist die Disziplin dabei und die Konsequenz. So, kann man runterbrechen auf das Wort machen. Einfach machen. Ja, richtig. Man muss es machen. Wie ob man ist ja erstmal, aber machen. Es geht darum, einfach zu machen. Es geht da nicht um große und kleine, es geht darum, um zu machen. Und wie jeder den Plan da für sich selber zusammenschraubt, ist im Grunde Schnulli. Ne? Also im Grunde hat Pascal 100% geredet, es geht ums Machen. Und es geht darum, wenn man sich hinsetzt am Wochenende und sagt, so Montag will ich das machen, Dienstag will ich das machen, Donnerstag will ich das machen, dass man das auch durchzieht. Und zwar egal, ob es jetzt Donnerstagabend regnet oder schneit. Dann gehe ich halt eben Donnerstagabend im Regen nochmal 40 Minuten laufen. Ende. Und nicht zu sagen, ah nee, jetzt habe ich so einen scheiß Arbeitstag hinter mir und so viel Stress gehabt und bin den ganzen Tag da irgendwo in der Bildnis rumgetrampelt oder der Kunde hat mich angelullt und das klappt halt nicht oder meine Freundin hat Theater gemacht. Und trotzdem, wenn man sich dann wirklich aufrafft und für 40 Minuten das macht, was man sich da vorgenommen hat, es geht jetzt nicht um dich, Michael, was du vorgenommen hast oder nicht vorgenommen, sondern allgemein. Ich kann jedem garantieren, dass nach so einem Tag, wenn man wirklich diesen Schweinehund niederringt und dann diese Aktivität, für die man sich da vorgenommen hat, wenn man die durchzieht, ist man danach glücklich. Man ist wirklich glücklich, dass man nach dem beschissenen Arbeitstag der nörgelnden Frau, der Freundin, dem beschissenen Chef das wirklich noch gemacht hat und sich aufgerafft hat. Und nach 10 Minuten merkt man, also ich merke bei solchen Tagen dann, wenn ich das gemacht habe, nach 10 Minuten laufen, denke ich mir, boah, Alter, ist das geil. Gut, oder dass noch du das vor der doch gemacht Arbeit. Hast. Noch vor der wundervollen Arbeit kann man ja auch 6:30 ist montags, mittwochs 6:30 mit mir ins Family Fitness gehen. Das macht richtig Spaß. Morgens um 6:30 im Fitnessstudio. Das ist richtig schön. Da hat man richtig Elan für den ganzen Tag, hat schon erst einen Kaffee auf. Das macht richtig Spaß. Aber das passt bei mir. Das passt ja bei mir auf jeden Fall. Genau. Und wenn man halt eben nicht weiß, was man will und wieso man das überhaupt macht, dann braucht man das gar nicht erst anfangen. Deswegen. Es ist wirklich so, man muss wissen, was man will. So, wenn man nicht weiß, was man will, ist kein Weg der richtige. Und das ist auf das gesamte Dasein anzuwenden. Ob es beruflich ist, ob es partnerschaftlich ist, ob es zwischenmenschlich ist, ob es virtuell live zwischenmenschlich ist oder halt Sport. Das ist völlig scheißegal. Wenn ich nicht weiß, was ich will, und wenn ich nicht weiß, was ich nicht will, dann brauche ich gar nicht anfangen. Dann kann ich einfach weiter rumlullen. Ich will Steuern sparen. Genau. Das will ich. Dann sollte man mal zu Alice Schwarzer in die Lehre gehen. Ich will Steuern sparen. Ich will dem Staat nicht von der ganzen saufenden Kohle so viel abgeben. Was mache ich? Ich leg's mal woanders hin, in ein anderes Land, ein bisschen Kohle. Und bin ich glücklich, ne? Muss nicht so viel Geld zahlen, aber da muss ich wieder rumweinen nachher. Und ach, das war ja alles gar nicht so gemeint. Und ach, das habe ich ganz vergessen. Da liegen ja noch ein paar Millionchen. Alice Schwarzer. Was soll man dazu sagen? Ich finde das ja in Ordnung. Die Reinheit in Natur. Ich finde das in Ordnung, dass man sowas macht. Ich finde, Steuern halt eben ist Ausbeutung vom Staat. Und man sollte halt so ein bisschen zivilen Ungehorsam sowieso haben. Ich finde halt eben dieses Rumgejaule und Rumgememme von der Frau ein bisschen schräg, dass sie da halt 20 Jahre lang keine Steuern bezahlt hat und für die letzten 10 Jahre, die sie die Steuern nicht gezahlt hat, dann eben die Kohle rausrückt. Und dann darum memmt, dass sie jetzt da vom Spiegel angefeindet wird und so eine Hetzkampagne gestartet. Genau, so, ich werde in die Öffentlichkeit gezerrt. Und wen hat die denn vor Jahren in die Öffentlichkeit gezerrt? Kachelmann, sage ich nur. Ja, genau. So, und halt diese Moralapostelfrau irgendwie, die ist mir nie ganz geheuer gewesen. Ich wundere mich nur halt eben, dass man halt mit so einer Emma und mit solchen frauenfeministischen Vorreiterkram so viel Kohle machen kann. Genau. Dass da so viel Wo kommt die ganze kommt. Kohle her? Ja. Und Also die Frage, die wir uns stellen sollten, ist nicht, ob Uli Hoeneß mit seiner Metzgerei und seinem Fußballkram und Frau Schwarzer mit der Emma und anderen Kolumnen und Vorträgen hat das Geld gemacht. Nehmen wir halt eben diesen komischen SPD-Schatzmeister Linsen aus Berlin. CDU. Und da CDU. Und da frage ich mich, wie kann ein Politiker denn so viel Kohle machen? Wo hat er denn das ganze Geld her, um dann in die Schweiz oder wo auch immer hin zu transferieren und damit Steuern zu sparen? Das ist schwierig. Also die ganzen Fälle sind sehr unterschiedlich. Bei der Alice weiß man es nicht. Der Linsen hat's vom Vater und von der Mutter das Geld. Ja. Das ist nicht wenig. Aber auch da, das ist... Das ist sehr undurchsichtig alles, ne? Also die Presse greift das auf und wird dann groß gemacht. Es soll ja jeder, kommen wir zum Thema machen, soll ja jeder machen können, was er will. Aber schon schwierig. Das kannst du aus mehreren Seiten sehen. Also A, ist es scheiße, was sie gemacht hat. B, ist es scheiße, dass irgendjemand der Presse das gesteckt hat, weil auch da gibt es wohl Sachen, die vertraulich behandelt werden müssen. Es gibt Steuergeheimnis zum Beispiel. Und dann ihre Scheinheiligkeit. Das ja, jahrelang das ist es, ja. Den Leuten vorzuleben oder zu erzählen, wie man sich zu benehmen hat, was man darf und was nicht und selber Dreck am Stecken haben. Nicht unerheblich. Ja, ich habe das genannt, Wasser predigen und selber Wein saufen. Ne? Mhm. Ja. Jeder hat irgendwo Dreck am Stecken. Der eine mehr, der andere weniger. Mein Gott, ich bin auch schon mal nicht angeschnallt Auto gefahren. Was? Oder bist du nicht? Oder die Ampel war dunkelgelb oder kirschgrün. Ja, aber dann gehe ich auch nicht rum und sage, ich weiß, dass der Fritz Müller immer nicht angeschnallt fährt. Und ja, du stehst nicht in Öffentlichkeit, aber so ein Schwarzer, das lässt sich ja super ausbeuten. Ne? Ey, ich weiß was, die eine bekannte Person in der Schweiz die hat Steuern hinterzogen, die muss nachzahlen. Aber meine erste Reaktion war, ja und jetzt? So what? Ja, hat jetzt nachbezahlt. Und wo ist die Meldung? Genau, weg. Einmal eine Nullmeldung, ja, scheiße ist es, aber dann genau. Die weiteren Informationen so nach dem Motto, ja, hör mal, gut, wir haben keinen Rechtsanspruch drauf zu erfahren, wo die ganze Kohle hat. Das geht nur die was an, ne? Genau. Aber naja, aber macht gleichzeitig noch irgendwo eine Million locker für eine Stiftung. Ja, das sind ja dann alles nur so Halbwahrheiten, die uns da von der Presse irgendwie so zugespielt werden, wo wir auch nicht so reingucken können. Ne? Also, am Montag bekommt sie Post von der Stadt Köln, die Alice Schwarzer. Die vermietet nämlich Räumlichkeiten für irgendwas, für Events und Meetings. aber die Räumlichkeiten darf die gar nicht vermieten. Das ist eine Privatwohnung zum Beispiel. Alles so Sachen, die jetzt in die Öffentlichkeit kommen, so über die saubere Frau. Aber ist meiner Ansicht nach ja, ist klar, die Demontage die der Person, ne? Die Sau wird gerade durchs Dorf getrieben. Ja, ist klasse, ne? Alles, was du findest, wird jetzt nach oben drauf geschmissen. Ja, aber allen jetzt, ne? Ich hatte mal irgendein Statement von irgendeinem Promi gehört, der diesen Kai Diekmann von der Bild-Zeitung so bezeichnete, wenn du bei dem Kai Diekmann in einem Schreibtisch in der rechten Schublade dein Profil liegt, geht's dir gut. Und wenn der Kai Diekmann meint, er muss das jetzt aus der rechten Schublade in die linke Schublade packen und eine Dreckskampagne gegen dich starten, dann ist für dich dein Promi-öffentliches Leben vorbei. Das ist der Arsch ab, ja. So, und genau das wird hier gemacht. Ne? Die Medien haben enorme Macht. Die haben eine enorme Macht, dich aufzubauen, aber dich mal richtig fallen zu lassen, bis du durch den Deckenboden fällst, ja. Genau, und das ist halt von der Bild-Zeitung bis hin über Spiegel, FAZ, WDR, ARD, ist ja das, was da wirklich angesprochen wird, zeigen die nachts, ja. Wo dir kein Schwanz zuschaut. Richtig, also die richtige Berichterstattung, wo man wirklich mal Fakten auf den Tisch bekommt oder wo mal. Der läuft nach 23. Ja, auf Phoenix oder sowas, wo mal wirklich emotionslos über berichtet wird. Jetzt wird alles aufgebauscht hier. Bild-Zeitung Express, ja, Elle Schwarzer und die Schlimmste überhaupt und sowas alles. Das interessiert mich gar nicht. Ich will Fakten haben. Also die Medien, die TV-Medien bringen von 17 bis 21 Uhr zu, das ist halt die Primetime, die Leute kommen nach Hause, machen den Fernseher und essen, sitzen vorm Fernseher, wird halt dieser Boulevard-Scheiß ausgebreitet. Wer mit wem fickt, wer mit wem nicht fickt oder Kinder gekriegt hat oder nicht oder doch oder wie auch immer. Und damit werden Produkte verkauft. Genau. Diese Menschen sind Produkte, die schreiben Bücher, die machen Musik, die man sonst, das ist nichts anderes als menschliches Product Placement, finanziert mit der GEZ bei den Öffentlich-Rechtlichen. So, und da ist es eigentlich müßig, sich über eine Alice Schwarzer Gedanken zu machen. Ob die jetzt nur 200.000 Euro nachzahlt oder nicht nachzahlt, ist die Frage, ob halt eben der vermeintliche Sozialbetrüger, der vor 2 Jahren gearbeitet hat, heute Hartz IV bezieht und seinen 2 Jahre alten Lohnsteuerjahresausgleich macht und 500 Euro nachgezahlt bekommt, plötzlich vom Arbeitsamt einen Bescheid bekommt, dass er eine Kürzung seines Hartz IV-Geldes hat, weil er jetzt 500 Euro gekriegt hat. So, und ich weiß halt von so Fällen, ich weiß auch, dass halt jeder Hartz IV-Empfänger, ich glaube, 200 Euro pro Lebensjahr auf einer hohen Kante haben kann, ohne dass das Arbeitsamt da dran geht. Ich kenne aber den Fall persönlich, ich kenne den Typ persönlich, bei dem ist das passiert, dem haben die das Arbeitslosengeld um 100 Euro gekürzt, weil er ja irgendwie 450 Euro Lohnsteuernachzahlung bekommen hat. Und der hat sich dagegen nicht gewehrt, weil er das nicht weiß. Sauber. So, und da fragt man sich, ob jetzt die Kassiererin vom Little Penny Aldi, die einen Pfandbon irgendwie zerrissen hat und nicht eingelöst hat, für 25 Cent fristlos gekündigt wird. Und eine Alice Schwarzer wird trotzdem zu irgendeiner Talkshow eingeladen, ob trotzdem sie sich da irgendwie echauffiert, dass da jetzt irgendwie die Hexe durchs Dorf getrieben wird oder irgendwie sowas. Das ist Presse für die Frau, ist das Presse für die Zeitung, für diese Emma ist das Presse, egal ob die positiv ist oder negativ, die ist in der Presse und das ist wichtig für die Leute. So, tja, und im Gespräch bleiben. Wenn nicht sogar die Elle Schwarzer das vielleicht sogar selber rausposaunt hat, weil es ein bisschen ruhig um die geworden ist letzten Zeit. Genau, da sollten wir, die wir hier draußen vor diesen Fernsehern sitzen und das und wie wir halt hier die Zeitungen lesen, ich lese sie alle online, wie wahrscheinlich wir alle, wir werden damit zugemüllt. Ne? Wir wurden zugefüllt mit diesem komischen Michael Schumacher, der dann eingeschlafen ist und wieder wach wird und nicht und doch und hast du nicht. Ich sage immer dazu, wie können überhaupt so viele Millionen Menschen diesen Steuerflüchtling, der Typ hat so viel Kohle gemacht und wechselt seinen Wohnsitz in die Schweiz und versteuert sein Geld nicht und die himmeln den Typ an. Das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. So, und woanders sitzt irgendwo an der Straßenecke irgendjemand mit einer leeren Pommesschale und bettelt dich um 20 Cent an. So, und dann sagen sie, du geh arbeiten, du faule Sau. Und da gehe ich doch lieber davon aus, dass wir hier in unserem Land Gerichte haben und diese Gerichte bei Netzangelegenheiten doch ziemlich auf dem Schlauch stehen. Ne? Wenn man mal bedenkt, dass bei dieser komischen Abmahngeschichte während dieser Pornoseite dieses Gericht da, Pascal? Wir wissen ja alle, was ihr so macht, ne? Auf einer roten, roten Tunnel. Ja, genau. Das ist sauber. So, wir können dann weitergehen, dass du alle deine Bilder aus deinem Blog entfernt hast. Ach ja, das ist auch noch ein Thema, da kommen wir auch noch mal gerne drauf. Oder dass halt eben ein Urteil gefallen ist, dass, oder dass verlangt wird, dass wenn wir YouTube-Videos in unseren Blogs veröffentlichen, dass wir da GEMA-Gebühren für zahlen. Das ist ein kompliziertes Thema, ist sehr komplex und kompliziert, ja. Ja, der Richter geht halt eben bei dieser RedTube-Abmahngeschichte einer Scheinfirma auf dem Leim. Da fragt man sich doch, welche Kompetenzen haben die Leute, die da über mich urteilen oder nicht urteilen und welche Rechte, die nehmen sich hier raus, wenn die nicht weitergebildet werden. Das ist komisch gelaufen da. Und der Schaden, den die Nutzer oder Benutzer dadurch haben, ist enorm. Die Frage, die sich dann dabei stellt, ist, ob jetzt eine Alice Schwarzer irgendwie 200.000 Euro nachzahlt, beziehungsweise der Richter müsste auf dem aktuellen Stand sein und dürfte nicht irgendeiner Scheinfirma auf dem Leim gehen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich hoffe nur, dass Alice Schwarzer nicht auf RedTube auftaucht. Ich hoffe auch nicht, da kriege ich ja Augenkrebs, wenn ich die sehe. Das ist ja, die Abmahnungen, die sind ja auch alle jetzt mehr als fragwürdig. Also wer bezahlt hat, RedTube-Abmahnung, ne? Also wieder schön wieder zurückholen das Geld, weil die Firma, die abgemahnt hat hier aus der Schweiz oder andersrum, die Firma, die die Abmahnung in Auftrag gegeben hat an den deutschen Anwalt, alles eine ganz komische Kiste, ganz komische Kiste. Also wer bezahlt hat, der hat jetzt Pech gehabt, wer nicht bezahlt hat, soll weiter nicht zahlen, weil die Firma gibt es gar nicht. Das ist eigentlich eine völlig geniale Geschäftsidee. Ist genial, ist super. Hat super geklappt, weil irgendwie haben alle gewusst, da ist was faul dran und es hat trotzdem funktioniert, man hat trotzdem irgendwelche seltsamen Richter gefunden, um es mal nett auszudrücken, die das durchgewunken haben, nicht alle, aber ein paar haben es durchgewunken und haben dem zugestimmt und Namen zu Herrn Petersen rausgeben, an einen Anwalt, der auch einen ganz seltsamen Firmensitz hatte und gar nicht agieren durfte in dem Bereich, wo er halt agiert hat und einen Auftrag von einer Firma bekommen hat, die es gar nicht gibt. Also das Geschäftsmodell ist genial. Das ist 100% Gewinn. Das ist super. Ist doch genial. Ich würde wirklich mal gerne wissen, wie viel Kohle da zusammengekommen ist. Das werden wir wohl nicht erfahren. Das werden wir nie erfahren. Das werden wir schon aufgrund der Person, die da bezahlt haben, nie erfahren. Da werden bestimmt Personen bei sein, die das zu verhindern können, dass sowas in die Öffentlichkeit kommt, wer da bezahlt hat. Das ist, also, nee, krasse Geschichte. Also RedTube, die Sache ist gestorben erstmal. Das geht in die Geschichte ein. Also das ist da mal wieder eine Sache, wo wir lange drüber erzählen können. Ach, wirst du damals noch, das ist gleich wie RedTube wieder, ne? Also wieder Scheinfirma, die seltsame Anwälte beauftragt und Richter findet, die dumm genug sind, sich nicht einzulesen und Streaming als Download zu bewerten. Da quellen gerade auch meine E-Mail-Postfächer über mit juristischen Fallbeispielen, warum das nicht gemacht werden durfte und sowas alles. Das war totaler Blödsinn, habe ich immer schon gesagt. Aber naja. Ich stimme dir dazu. Und auch darüber habe ich mir von Anfang an keine Gedanken gemacht. Nee, ich auch nicht. Ich nutze diese Base ab und zu. Brauche mich dann nicht schämen, ist auch egal. Ich habe keine Post bekommen. Ich kannte die Plattform vorher gar nicht. Ich kannte die. Ich nicht, verdammt. Ich werde so alt, ich kenne dich schon nicht mehr. Ich bin älter, vielleicht muss man älter werden. Ich weiß es nicht. Aber im Grunde ist es doch wirklich ein Witz, halt, dass unser Richter halt eben auf so etwas hereinfällt. Ne? Ja gut, wenn du mit Fachbegriffen um dich wedelst, wie ein Flamenco-Tänzer hier in Spanien, dann ist klar, dass die Richtung wird umfallen. Wenn du nur die paar Wörter fallen lässt, wie Urheberrecht und illegal downgeloadet und File-Sharing, auch wenn das total fehl am Platz ist, diese Begriffe, dann geben die dem statt, ohne sich großartig dann damit zu beschäftigen, dass da in verbrecherischer Absicht... Hätte er nicht mal www.redhue.com oder wie das Ding heißt, eingeben können, dann sieht er doch, dass das nicht downloadbar ist. Ja, aber die vorgelegten Beweise und die Gutachten über Gladi, wie es funktioniert, das sah ja alles ganz gut aus. Das ist totaler Bullshit ist im Hintergrund. Wer sich damit auskennt, keine Frage. Die sagen alle, das ist totaler Bullshit gewesen. Das Gutachten von diesen komischen Menschen, der das geschrieben hat, dass Gladi funktioniert, das war auch recht clever geschrieben. Das war auch so geschrieben, dass ein Außenstehender denkt, jo, das ist super, das ist absolut klasse, das ist alles, das funktioniert ja richtig. Wenn wir das lesen, ich habe es auch gelesen, Hände im Kopf, ich sage, was für ein Bullshit. Das sagt überhaupt nichts aus, dieses Gutachten. Richter fallen drauf ein, sofort. Das ist mit Absicht, das ist mit Vorsatz so gewesen. Das ist meine Vermutung. Das denke ich auch. Absoluter Vorsatz. Das hat eben das Nonnenwissen der ausführende, ist halt ausführende Gewalt? Nee, judikative, der halt eben ausgenutzt wird. Das ist von langer Hand so eingeplant gewesen, bin ich fest von überzeugt. Ja, auf jeden Fall. Auf lange Hand, da kommen wir in die Richtung Michael, lange Hand, der hat auch lange Hand, der Michael, jetzt eine Uhr an der langen Hand. Pebbles. Der Michael hat ja letztens über die Pebble berichtet, unsere Geräte, die unser Leben vereinfachen. Und da gibt es ja noch ein Gerät, die Google Glass. Die hast du noch nicht, ne? Die habe ich noch nicht, weil das ist ja zwiespältig. Also ich kann mir vorstellen, wenn du mit dieser Google Glass durch die Kölner Innenstadt oder die Berliner Innenstadt läufst, da gibt es bestimmt die eine oder andere Ecke, wo du direkt auf die Fresse kriegst. Weil die Leute denken, Nase, ne? Ja, du filmst, du fotografierst und du machst irgendeinen Schabernack damit. Und eine blutige Nase. Ins Kino darfst du damit auch nicht. Ja, also in Amerika auf keinen Fall. Da haben die echt, der US-Zoll hat einen Brillenträger wegen Piraterieverdacht aus Kino ausgeholt, weil er eine Google Glass anhat. Klasse, ne? War ja absehbar, ne? Ja, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten drückt. Aber das kann ja wahrscheinlich in Deutschland auch passieren. Nee, dass die Justiz sich da rausholt, glaube ich nicht. Nee, die kennen sowas nicht. Schätze mal, von irgendeinem Assi eher was auf die Fresse. Ja, wahrscheinlich. In Köln gehst du um die Ecke und du bist irgendwo hier in Richtung Pascha unterwegs und die Türsteher, die guckst du nur mal kurz schief an, hast schon einen auf deiner Nase hängen wahrscheinlich. Genau, hast ein Foto von dem, den ich gerade gemacht habe. Genau. Das ist schon krass, ist ein heikles Thema. Ich bin gespannt, wenn diese Brille auf den Markt kommt, wie sich das so ausgestaltet. Ich bin wirklich gespannt, was damit passiert. Unter anderem, wenn wir an den Talk da vom 30C3 denken, ne, Pascal. Klasse. Dass wir mal eben kurz Geld holen gehen. Der PIN direkt in der Cloud ist. Ja, stell dir mal vor, du gehst an Geldautomaten, deine Karte rein und was machst du, nachdem du die Karte eingegeben hast? Gibst deinen PIN ein. Wohin guckst du, wenn du PIN eingibst, auf das PIN-Tastenfeld? Was hast du vor deinen Augen hängen? Eine Google Glass, die deinen PIN aufnimmt. Nur so als Beispiel. Und die direkt in die Google Cloud hochgeladen. Ist das klasse, ne? Ist das klasse. Wie oft gibst du dein Passwort am Computer ein, um den Rechner zu entsperren? Und hier musst du ja hingucken, ne? Was nimmt dich dein Passwort auf? Danke, Google. Ist klasse, ne? Also der Gang in unser Wohnzimmer ist in der Vorbereitung mit diesen Rauchmelder, dann geht halt die Kühlschränke, die dann reden. Spammende Kühlschränke und so DDoS missbrauchte Kühlschränke. Irgendwie so, wir sind in dem zweiten Schritt des großen Wandels, glaube ich, angekommen. Also es wird, glaube ich, ziemlich lustig werden die nächsten Jahre in diesem Segment. Und man sollte da wirklich ein bisschen sich mit beschäftigen, wie funktioniert der Kram überhaupt und was mache ich da? Genau. Also, und das ist es halt eben, was ich halt bemängele an vielen unserer Mitmenschen, dass sie das einfach nur nutzen wollen und sich da überhaupt gar keine Gedanken drum machen, was macht das Ding überhaupt, was ist das überhaupt, wie funktioniert das und brauche ich das? Genau, wie funktioniert das, genau. Michael, hast du schon ein Update eingespielt, dein Pebble? Da gibt es ein neues Update jetzt, ne? Ja, die Pebble ist jetzt durchaus in der Lage, mir endlich mal den Akkustand anzuzeigen. Nein, wirklich. Dafür brauchte es die Firmware 2.0. Ist nicht wahr. Also, es gibt auch den App Store jetzt bei Pebble. Das ist auch ganz clever gelöst. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie funktioniert deren Geschäftsmodell? Weil die können ja nicht in ihrem App Store, der in dem iOS-Universum zu Hause ist, was verkaufen, ohne dass Apple daran verdient. 30% Apple, genau. Ja, das ist nämlich nicht so. Die machen nämlich nur Compagnons Compagnon-Apps. Du lädst dir einen reinen Viewer aufs Telefon und du brauchst eine dazugehörige App in iOS, die Anzeige ansteuern kann auf der Uhr. Das heißt für jede Funktion brauchst du eine eigene App. Ja, es gibt halt so Sachen, dass du halt eine Navigation auf der Uhr angezeigt bekommst. Dafür brauchst du die zugehörige App. Die wiederum musst du im App Store kaufen. Aber also da verdient Apple nichts dran, dann, oder? Oder? Ich blicke da noch nicht ganz durch, ob die sich das von einem Entwickler mitbezahlen lassen oder ob deren Geschäftsmodell einfach nur ist, so viele Pebble wie möglich zu verkloppen. Darum geht's. Setze eh nicht durch das Ding. Ja gut, aber in Deutschland, Pebble verkloppen ist ja noch ein bisschen, ist ja nicht so einfach, ne? Ja, du kriegst die ja immer noch nicht. Also die sitzen in allen Ecken, Pebble sitzt bei sich zu Hause und die Bundesnetzagentur? Ich glaube ja, wegen dem Bluetooth. Die sitzen da und der Zoll sitzt auch in Frankfurt. Und alle sitzen mit verschränkten Armen auf ihren Stühlchen und sagen, nee, der andere hat Schuld. Und jetzt musst du dir gucken, wie du an die Pebble drankommst. Entweder über Österreich, Niederlande oder wie in meinem Fall ein guter Freund in Luxemburg. Du musst die über 5 Ecken importieren. Oder du gibst richtig viel Geld aus bei Amazon. Da gibt es auch irgendwelche Vögel, die verkaufen die dann für knapp den doppelten Preis. Ja, deren Geschäftsmodell ist dann eindeutig. Aber ich denke mal, die ganze Geschichte, die wird dahin dümpeln, wenn Apple seine eigene Uhr rausbringt. Die Apple Wristwatch. Also im Grunde zählt doch immer dieses Internet, dieses Neuland halt eben, ist doch das A und O, dass wir diese sozialen Netze nicht nur dazu nutzen, Katzenbildchen zu posten, sondern wirklich in der ganzen Welt Kontakte aufzubauen und halt mit denen in irgendeiner Art und Weise in Kontakt zu sein und zu bleiben, um sich halt eben eine Pebble zu kaufen. Ja. Naja, hat die eine Anbindung an Facebook eigentlich, Pebble? Nö, ne? Die zeigt halt nur die Push-Nachrichten, die auf dem iPhone ankommen, gespiegelt auf ihrem eigenen Display an. Du kannst, das Einzige, was mir jetzt so über den Weg gelaufen ist, es gibt eine eigene Foursquare Pebble-App, mit der kannst du dich dann halt, wie nennen die das, einchecken. Also mit der Pebble einchecken? Genau. Oder? Du kannst dich direkt einchecken. Die spricht mit der Foursquare-App auf dem iPhone. Und du gehst halt zum nächsten Bäcker oder wie du es eben zitiert hast, zum Pascha und kannst dich direkt einloggen. Genau. Und kannst der Welt mitteilen, ich bin jetzt hier. Glückwunsch. Ja, toll, ich hörte schon zum 4., 5. Mal. Pascha, was ist das, dieses nette Center da in Köln? Das ist das Fitnesszentrum. Ja, genau, oder? Das ist ein Fitnesscenter für Leibesertüchtigung in Köln mit Aussicht. Ach so, weil ich hatte vorhin von Michael eine Einladung bekommen, nicht von dir, Michael. Wir haben nächstes Jahr 30-jähriges Freundschaftsjubiläum. Ab ins Pascha, ja. Wir würden ins Pascha gehen. Ja, Uwe, geh mal mit ins Pascha, aber nimm keine Sportsachen mit. Ja, ja. Aber zieh dir eine Google Glass an und dann sagst du mir, bis zu welcher Etage du gekommen bist. Ja, genau. Bis zu welcher Eingangstür. Genau. Okay. Pascha, ja. Ja, ja, okay, wir sind jetzt nicht mehr jugendfrei, das können wir auch über Pascha reden. Das ist. Naja. Da gab es doch auch, wo wir gerade bei Kameras sind, da gab es doch diese bei Kickstarter die Aktion Memoto, dass du dir eine kleine viereckige Kamera am Bämbel um den Hals hängst und die zeichnet dein Leben auf. Die macht alle naselang, macht die ein Bild. Die kannst auch Katzen um den Hals hängen und sowas, ne? Ja, genau. Um Katzenbilder zu machen. Weiß ich, hat die eigentlich mittlerweile das Licht der Welt erblickt, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nur, es gibt sowas für Katzen. Das heißt, Katzenfreunde haben ja so wenig im Internet. Die haben sich Kameras gebaut, die Katzen um den Hals gehangen haben und die wollten wissen, wo streunt denn meine Katze so alles rum und waren nachher entsetzt, wo die überall zu fressen kriegen und bei wem die sich alles hier einschleimen und streicheln lassen. Und sagten, wie bei dem stimmigen Nachbarn warst du und da hast du wieder deinen Whiskas gefressen hier. Und da gab es schon richtig Zoff im Internet hier. Katzenbesitzer mit ihren Katzen. Das ist schon. Nee, das waren die Leute, die ihren Ehefrauen das Ding um den Hals gebunden haben. Ja, ich meinte jetzt so als ne, so Katze, Frau, so nach dem Motto, ne? Muschi, du, muschi, meine. Muschi. So ungefähr. Nee. Also, so ein Google Glass ist mindestens genauso lustig wie File-Locking-Kameras bei Kickstarter. Memoto, ja. Lustiges Ding. Wenn am besten direkt alle Bilder gespiegelt in der Wolke. Ja, das kannst du ja machen. Das haben wir gesehen im Beitrag mit der Google Glass ja auch. Da kannst du diesen Debug-Modus einschalten und du kannst alle paar Sekunden macht diese Google Glass ein Bild und schickt die nach Google hoch. Genial. Ja. Praktisch. Das war halt eben die Problematik mit dem PIN-Code. Das ist scheiße, ja. Das ist doof, ja. Das ist doof. Ja. Da musst du halt weggucken und musst dich halt auf den Tastsinn verlassen und ja, sportliche Angelegenheit. Sport. Hat heute schon einer Sochi geguckt? Ich gerade ein bisschen schneller auf. Ja, ich auch. Cool, ne? Aber die sind da voll abgekackt gerade eben, ne? Der erste Deutsche. Ich habe den zweiten Durchgang nur gesehen, da bin ich nach Hause gekommen. Ich interessiere mich ja da mehr für Langlauf der Frauen, meine geliebte Marit Björgen und Biathlon der Damen. So Langlauf der Frauen. Die Merkel ist ja nicht mehr dabei heute, glaube ich. Nee, natürlich nicht. Die kann da auch nicht mithalten bei 30 Kilometer. Der ist jetzt verletzt. Wegen Langlaufen. beim Training für Sochi. Ja, genau. Ja, ein bisschen. Also ich finde diesen Hype, diesen Anti-Hype da doch ziemlich krass irgendwie. Ist jedes Mal das Gleiche. Ne? Also wenn jetzt mal Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien ist, machen die dann auch so einen Hype, dass da irgendwelche Dinge aus dem Boden gestampft worden sind, dann irgendwelche Leute als Sklaven missbraucht worden sind. Katar, genau. Das macht, ob nun Katar oder... Also Vancouver war, glaube ich, auch so ein Thema vor 4 Jahren, die Winterspiele, dass da auch irgendwie zu viel Geld ausgegeben worden sei. Aber es geht mir da um den Sport und die Sportler und nicht so, ja. Aber schon krass, ne? Es gibt ja hier so einen schönen Tumblr darüber, so die besten Bilder aus Sochi, der geht ja gerade ziemlich viel schief in Sochi, ne? Also mal abgesehen von diesen Klobildern, wo dann ne, im einen Raum zwei Toiletten sind, wo man nebeneinander sich hier... Ne, vergnügen darf nachher. Da gibt es ja noch viel lustigere Sachen, was also alles nicht fertig geworden ist. Hier so Heizkörper, die hier so 3 Meter über dem Boden so an der Wand hängen und sowas. Ne? Das ist echt krass, was da gerade abgeht. Aber im Grunde, das lenkt gerade mich ein bisschen zu sehr vom Sport ab. Das finde ich schade. Ja, ich schaue mir das, dann... Das ist in meinem Fall aber das Einzige, was mich an Sochi interessiert. Wirklich? Diese ganzen Bilder von den Bausünden und das Ganze drumherum. Das gelbe Wasser, was aus dem Winter kommt. Diese Putin-Spiele, die gehen mir am Arsch vorbei. Und es wäre mir auch egal, wenn das irgendwo in Garmisch-Partenkirchen wäre. Also ich bin da kein Freund von. Und wenn ich dann diese jetzt gerade für Nerds diese Berichte drumherum höre, dass die Spieler oder die Teilnehmer bekommen alle von Samsung irgendein Telefon. Genau, gesponsert, genau. Mit dem Hinweis, sollten sie doch ihr eigenes iPhone damit rumschleppen, sollen sie bitte das Logo abkleben. Also was soll denn der Scheiß? Es gibt eine schriftliche Aufforderung an die Sportler, dass die während des Einlaufs ins Stadion dürfen die nicht ihr iPhone hochhalten. Genau, und dann keine Fotos mitmachen. Dürfen keine Fotos damit machen, wenn sie es hochhalten und müssen dann, wenn sie es machen wollen, das iPad-Logo abkleben. Aber das ist krass. Das Kind kriegt jedes Mal einfach einen neuen Namen. Also ich erinnere an die Olympischen Spiele von Los Angeles 1986, als man den Kanadier, wie hieß er denn nochmal? Ich weiß, als wäre es gestern gewesen, 1986 war das. Boah, da bin ich noch, die Trommel habe ich gerade weggelegt, neben dem Weihnachtsbaum, glaube ich. Wie hieß der Typ denn nochmal, den die da wegen Doping ans Kreuz genagelt haben, den 100-Meter-Läufer? Oh. Du meinst nicht unseren Jürgen Hinks in schneller als der Schall, oder? Nee, der war, glaube ich, die Olympischen Spiele davor. Der Carl Lewis hat da Gold gewonnen. 100 Meter, 200 Meter und Weitsprung. Und war das 100, Ben Johnson? Ben Johnson, genau. Ben Johnson, war das 86? Ben Johnson wurde bei dieser Dopingkontrolle da ins Kreuz genagelt. Jahre später hat man herausbekommen, dass Carl Lewis 4 Wochen vor den Spielen, bei den Ausscheidungswettkämpfen, bei den Trails in den USA, beide Proben, A- und B-Probe, positiv getestet worden sind. Carl Lewis hat aber einen Werbevertrag mit Coca-Cola gehabt. Und Coca-Cola war der Hauptsponsor der Olympischen Spiele 1986 in Los Angeles. Ich hatte, als ich in Sochi Fernsehen gemacht habe, da lief gerade ein Bericht über Doping und das Dopinglabor, was da in Sochi steht. Haben schon ein eigenes Dopinglabor. Die haben da ein eigenes immer schön dopen, genau. Die haben da ein eigenes Dopingprobe, also von der WADA, von dieser World Anti-Doping-Kommission, haben die da ein eigenes Labor, was auch voll ausgestattet ist. Aber die testen nicht auf EPO, die testen nicht auf irgendein ein Wachstumshormon, was in diesen Ausdauerbereichen sehr beliebt ist. Die testen nur Urin, weil ist eklig genug die, dürfen, schon, ne? Die dürfen gar keine Bluttests machen, wenn der Verband, in dem die Sportler eingebaut sind, der Verbandspräsident, denen das nicht explizit erlaubt, dass dieser Sportler XY überhaupt aus Blut untersucht werden darf. Das Einzige, was die machen, die bewahren die Proben 10 Jahre auf. Ich schwöre dir eins, wenn die die Proben so durchprüfen würden, wie die halt eben Lance Armstrong ans Kreuz genagelt haben, Jan Ullrich und Co., dann wäre höchstwahrscheinlich von den Olympischen Spielen in Sochi, dann brauchte man die nicht starten. Da wären nämlich die Masse von denen, die sind gedopt. Durch die dopen doch alle. Das sind alles so. Dopings. Und daher, man sollte das meiner Ansicht nach komplett erlauben. Wer dopen will, soll sich damit umbringen. Ist eh alles nur geliehen. Und es geht halt dabei, das sind Geldspiele. Wie die Fußball-Weltmeisterschaften oder Fußball ist ein Geldsport. Und wenn man diesen Blatter von der FIFA nimmt, das ist ein das ist wie die Mafia. Da geht es um so viel Geld, da kann es nur Korruption und Verbrechen geben. Warum sollen wir uns darüber aufregen? Wir können das nur verhindern, indem wir kein Fernsehen gucken. Und darum gibt es eine Sochi-App. Genau. Ah ja, die ganzen Nerds gucken eh alle kein Fernsehen mehr. Eben, Sochi-App. Genau, die gucken eh alle kein Fernsehen mehr. Stimmt. Gibt eine schöne iPad-App. Irgendwas Besonderes dran an dieser App? Weil ja, mangels Interesse habe ich sie nicht installiert. Ich auch nicht. Also wie der Pascal gerade sagte, die zeigt dir, dass der Heizkörper halt eben in der dritten Etage hängt, obwohl er auf Erde sein soll. Ja, nicht ganz. Aber ist schon interessant. Also ich schaue auf jeden Fall die Winterspiele Sochi. Also ich fand die Eröffnungszeremonie gar nicht mal so schlecht. Also das war vom ganzen Drum und Drum. Habe ich nicht gesehen, war ich im Kundengespräch. War nicht schlecht. Also ich war überrascht. Ich habe es mir nebenher angeschaut, am Rechner dann weggelegt. War schön anzuschauen. Außer, dass da ein paar Sachen nicht gelungen sind, aber naja. Was ist denn was live, ne? Ist auf dem Einhorn reingeritten. Ja, ah. Ich wollte es gerade gesagt haben. Ein was? Was war live? Ob der Putin wenigstens auf einem Einhorn reingeritten ist ins Stadion. Mit nacktem Oberkörper und einer Flinte umarmen. Ja, so ungefähr. Nee, aber das Tollste war, Putin musste ja aufstehen und klatschen und sich freuen, wie die Deutschen auch da eingezogen sind. Und trotz ihrer Farben, die die getragen haben, also die Schwulen- und Lesbenfarben der Fahne. Ich weiß nicht, ob es einer mitbekommen hat. Man muss sich nur mal die Sachen nicht. Ich glaube, die sind wieder vom Bogner, glaube ich, wieder gemacht worden, hier designt worden. So die Farben sind, die Regenbogenfarben sind fast eindeutig und identisch mit den Farben der Regenbogenflagge der europäischen schwulen Lesbenbewegung, außer die hätten noch lila Hosen tragen müssen. Also siehst du, das ist doch im Grunde, das ist doch, naja, das ist doch. Ja, das sind alles so Nebenkriegsschauplätze. Also um Sport ging es da eigentlich relativ wenig, muss ich sagen. Das finde ich schade, weil ich wollte mich dieses Mal wirklich mal wieder dafür interessieren für Wintersport, für Olympiade und habe mir ein bisschen also was angeschaut. Ich mache gern Sport. Ich sehe, die reißen sich da 2 Jahre lang den Arsch für auf, um dahin zu kommen und versuchen da alles zu geben. Das interessiert mich eigentlich dabei. Ja. Und nicht dieses politische Scharmützel drumherum. Das ist Politik und Politik ist sowieso alles Verbrecher. Wir brauchen viel, viel mehr zivilen Ungehorsam. Wie Matt Damon in so einer Rede, die ich letztens mal gesehen habe, von sich gibt. Anarchie bedeutet noch lange nicht, dass ich meinem Nachbar den Kopf einhauen darf, weil halt eben der Hund von dem mal kurz bei mir im Vorgarten geschießen hat. Das hat nichts mit Anarchie zu tun. Anarchie heißt nicht Gewalt. Aber wie ich das, die Rede von dem Matt Damon interpretiert habe und verstanden habe, wir müssten halt viel mehr handeln und wirklich zivilen Ungehorsam an den Tag legen, um was zu verändern. Wir müssen etwas verändern. Wenn wir das nicht tun, dann geht unsere Demokratie, die meiner Ansicht nach eh schon den Bach runtergegangen ist, ganz den Bach runter. Und ja, wenn man sich die Medienberichterstattung so anguckt, gerade auf Spiegel Online, die erste Meldung, die aus Sochi rüberkommt, ist, dass ein US-Bobfahrer seine Klotür nicht mehr aufgekriegt hat und die prompt zertrümmert hat. Genau, der ist bestimmt gedopt. Also, Ist das jetzt die wichtigste Meldung aus Sochi? Spiegel Online glaubt es so, ja. Dass irgendein Bobfahrer nach dem Kacken die Tür nicht aufkriegt? Ja. Ist das eine Meldung wert? Hätte er da besser mehr pressen sollen. Ja, durch die Druckwelle wäre die dann weggeflogen. Nee, wäre zum Mond geflogen wahrscheinlich dann. Klasse. Ohne von dem russischen Militärflughafenstützpunkt Kururu oder wie auch immer das Ding heißt. Ach nee, das ist irgendwo im Südatlantik, Pazifik. Ja, es geht halt eben mit mir. Ich hatte letzte Woche mit einem Kollegen von mir, der seine Doktorarbeit geschrieben hat und mit dem Thema das Leben in der Kleptokratie, das heißt also der Staat, der den Bürger etwas wegnimmt. Und der hatte mir ein paar Lese-Video-Empfehlungen gegeben. Und ich hatte mal danach dann gegoogelt und auch ein paar Videos gefunden. Und ich wundere mich dass jemand, der, was weiß ich, beim Kacken in so einer Tür, ne, so einer, auf so einer Gemeinschaftstoilette, hast du ja oben drüber so einen Bügel drin, der macht da dran Klimmzug, dann reißt der Bügel oben ab und der schlägt unten den Kopf rein, auf. Und dieses Video hat 600.000 Klicks. Und dann hast du mal irgendeine Rede von einem Professor, der sich darüber auslässt, wie halt eben der Staat den Bürger bescheißt mit Steuern, Geldverschwendung, tralala, und so mit einfachen Worten in Deutsch geschrieben, die Rede gehalten. Und dieses Video hat dann irgendwie 5.000 Klicks. Da fragt man sich doch wirklich und wahrhaftig, die Leute schreiben im Spiegel, der FAZ und schwubliwupp Kommentare, da wird ja Angst und Bange. Wenn du wundere ich mich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich wundere mich da auch nicht. Ne? Aber wenn dann mal wirklich jemand Tacheles spricht und die Wahrheit ausspricht und wie man das ändern könnte, dann gucken sich die Leute das nicht an. Ne? Ob es nun Hans-Hermann Hoppe ist, so heißt der Deutsche, oder Larkin Rose aus den USA, ist ein US-Amerikaner, der einige Bücher geschrieben hat, da geht es halt eben auch um diesen zivilen Ungehorsam, um, dass wir halt aufbegehren müssen, dass wir auch mal Nein sagen müssen, dass wir uns dagegen wehren müssen, gegen Spionage, gegen Willkür in der Polizei, in der Justiz und so weiter und so fort. Denn im Endeffekt ist diese Haltung, ja, das ist nun mal eben so, wird nichts ändern. Überhaupt nichts, wird eher noch schlimmer werden. Weil mit jedes Mal nichts, wird nichts ändern, wird die Grenze ein Stückchen weiter hinausgeschoben, wo wir Menschen das zulassen. Und das sind so Dinge, die ich ja total krass finde. Also wenn sogar so Promi-Personen wie Matt Damon halt eben da eingeladen wird, eine Rede über den zivilen Ungehorsam hält und sich darüber erregt und aufregt, dass seine Mitmenschen weltweit halt nur noch am Rummeckern sind und nicht handeln. Da kommen wir zum Thema vom Beginn des Nerdphones. Machen. Genau. Nicht meckern, machen. Genau, machen. Machen und halt eben wirklich handeln und halt im Kleinen. Wir können nur im Kleinen handeln. Wir Einzelindividuen, wir haben keine Macht. Wenn halt eben, guck dir an, wie sich die Piraten zerlegt haben. Ach, hervorragendes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Genau. Ne? Also, die wollten ja eigentlich auch noch machen. Die haben ja gut angefangen. Die haben wirklich gut angefangen. Die wollten ja auch noch machen. Die ganzen Spinner, irgendein Pirat hat letztens bei Twitter mal geschrieben, er hofft, dass die Piraten in den nächsten 4 Jahren keine Wahl gewinnen und dann alle Spinner, die da in der Partei rumspringen, alle rausschmeißen und ausgetreten sind. Die ganzen Selbstdarsteller, die haben nämlich dann keine Plattform mehr. Ja, so und ich war ja zweimal hier in Bochum bei diesem Parteipolitik-Stammtisch. Du Ärmster. Ich habe mir das zweimal angetan. Ich habe mir gedacht, Alter, was sind das für Spinner, die dann da als Gäste waren? Nicht, die da versucht haben, ist, glaube ich, einer aus Bochum ist in den Landtag gekommen. Der hat das Mandat, glaube ich, abgegeben. Die haben wirklich versucht, was zu verändern und sind dann überrannt worden von den Trittbrettfahrern, wie das Motto so, Scheiße zieht Scheiß aus Fliegen an. Bloß jetzt in dem Moment Erfolg, die Paraden waren erfolgreich und schon waren die ganzen Trittbrettfahrer da, die ihre eigene Videoplattform haben wollten, die das machen wollten und jedes machen wollten, die aber mit der Politik so im Großen und Ganzen überhaupt nichts zu tun hatten. Und da sind die dann halt kläglich dran gescheitert. Und so werden wir dann in Zukunft weiter unser Essen fotografieren und irgendwelche Katzen, die sie vom Tisch fallen, als GIF ins Internet stellen. Und auf der anderen Seite von der Politik und von unseren Mitmenschen gegängelt werden. Und das ist einfach scheiße. Leute, sucht mal nach Larkin Rose, das ist ein Amerikaner, und Hans-Hermann Hoppe bei YouTube. Der Larkin Rose natürlich in Englisch und Hans-Hermann Hoppe natürlich auch einige Videos in Deutsch. Und hört euch an, was dieser Mann zu sagen hat. Das ist kein Spinner. Der lehrt an der Harvard-Universität in den USA Wirtschaftswissenschaften und Philosophie. Okay, dann mal verlinken. Dann mal verlinken, das Ding. Ich habe dir das hier in die Dingsbums reingepackt. Wenn du das in die Shownotes reinpackst, ist das voll in Ordnung. Cool, pack ich rein. Pack ich mal rein, aber ich befürchte, das hat genauso wenig Sinn. Es guckt sich kein Mensch an. Ich habe das ja bei Google. Die Leute wollen Werner kann helfen gucken. Ja, genau. Ich habe das ja bei Google geteilt und habe da nicht eine einzige Reaktion drauf bekommen. Ist voll die Perlen vor die Säule geschmissen und ja. Ich wollte das austesten, weil ich hatte das befürchtet, dass das so passiert. Und es ist so passiert. Und Ist vollkommen reproduzierbar. Jedes Wort dieses Monologes, den ich jetzt die letzten 4 Minuten gehalten habe, ist im Endeffekt verschenkte Energie. Ja, es ist voll reproduzierbar in unserer Gesellschaft, so etwas. Deshalb, die wollen Katzenbilder sehen. Schneide das raus. Nee. Ich mache ein bisschen Musik drüber, dann. Ja, ein bisschen Dudelfunk. So, ja, so Raumschiff Enterprise-Musik. Ja. So ein bisschen Fahrstuhlmusik. Fahrstuhlmusik. Barfly. Ja. Dann flackert es immer. Wenn Michael auf seiner Pebble eine Nachricht empfängt, dann flackert mein Skype-Bild hier. Finde ich cool. Jetzt verstehst du auch die Bedenken von der Bundesnetzagentur. Ne? Ein wenig. Das ist wirklich so. Ich habe gerade einen Tweet abgesetzt, habe gerade geschrieben, ne, immer wenn ne, Michael auf seinem Pebble einen Tweet empfängt, dann flackert mein Skype-Bild und er empfängt die, guckt auf die Uhr, drückt was, kling, kling, schon flackert mein Skype-Bild. Genial. Ja. Ja. Pass mal auf, ich binde das Ding jetzt mal an das Mikro und dann können wir hier noch ein bisschen Spaß haben. Das ist so eine coole Technik. Hattest du dann jetzt, ach, das ist raus, das hier mit dem Virtual Live und Freunde und so ist weg. Naja, sehe ich gerade. Ja, wir haben die Stundengrenze schon erreicht wieder hier. Ja, wir haben schon wieder eine Stunde die Ohren blutig gequatscht den Zuhörern hier. Ich will gar nicht wissen, wie viele bis jetzt schon ausgestiegen haben. Also wer jetzt noch zuhört, der ruft einmal hier. Haha, wir sind nicht live. Haha, guter Witz. Was bleibt es noch übrig, außer zu sagen? Ich habe noch ein ganz wichtiges Thema. Wir haben das Wichtigste überhaupt, das überschattet alles. Wie viele Punkte hast du in Flappy Bird? 0. Boah, geh weg mit so einem Schrott, ey. Das ist ja so ein Müll. Das ist ja... Was ist denn Flappy Bird? Das willst du nicht wissen. Du willst es nicht wissen. Nee. Ich habe 2 Punkte. Ich hab's, und gelöscht. Ich habe es nicht einmal angespielt. Ich weiß nur, es ist eine kostenlose App, ist ein Spiel auf dem iOS. Ich habe es mir installiert, angeschaut, hier deinstalliert. Es ist kostenlos und... rein werbefinanziert. Der Typ kriegt 50.000 am Tag, verdient er damit mit dem Spiel. Das ist ein totales Nullspiel. Das sieht erstens scheiße aus, scheiße zu spielen. Und der Typ macht Kohle. Und das Thema Free-to-Play und In-App-Käufe, In-App-Purchases, das ist diese Woche sowieso ein heißes Thema. Also, das ist ein bestes Beispiel. Es gibt nicht nur intelligentes Leben auf der Welt und jeden und die Mutter der Dummen ist jeden Tag schwanger. Das ist wirklich so. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich, was auf dich eintrifft manchmal. Flappy Bird, also nee, sorry, es geht gar nicht. Also nee. Ey, das, was muss man machen über Flappy Bird? Also ich hatte auch. Es ist irgend so ein Spiel in 8-Bit-Grafik. Es gibt einen Vogel, den du mit Fingertapsen auf dem Display dazu bringst, die Flügel zu schlagen. Und du fliegst dann halt durch eine Landschaft, wo oben und unten diese Super Mario-Röhren ins Bild kommen. Mit jedem Tap aufs Display hebt der Vogel halt nochmal ein Stückchen ab. Oder wenn du nichts machst, dann senkt er sich. Und es ist völlig unmöglich, da irgendwo ein paar Röhren überhaupt zu durchqueren, weil die Steuerung, die ist sowas von unpräzise. Das ist ein reiner Zufallsgenerator. Und das Spiel ist von oben bis unten halt voll mit Werbung. Und ich habe es eigentlich auch nur gestartet, weil der gute alte Axel Olmer dieses Ding berichtet hat. Und ich denke, jetzt machst du ja selber mal ein Bild davon. Ich habe es 5 Minuten gespielt, habe glatt 2 Durchflüge von diesem Vogel geschafft und habe es dann völlig entnervt vom Gerät geschmissen. Es ist gratis. So, dann installieren wir doch mal Flappy Bird. Wir machen mal den Selbstversuch nochmal. Es sieht schon mal scheiße aus. Es ist also 8-Bit-Klötzchen-Grafik hier. Von Dong Nguyen. So, mein Passwort. So, Apple-Passwort eingeben. Ihr habt alle mitgehört, also mitgeschnitten jetzt, ja. So, installieren wir das ganze Ding nochmal. Das sieht schon mal richtig, installieren lässt sich ja schnell. Spricht dafür, dass es sehr umfangreich ist, ja. Schauen wir doch mal, wie sieht denn das Spiel so aus? Flappy Bird. So, dazu hören wir doch mal Flappy Bird, wie es singt und kreischt. Flappy Bird Games. So, kann man da irgendwas... Oh, das ist Flappy Bird. Tap Tap heißt. Hammerhart, ja. Also, ey, mein erster Game Over. Cool, ich hab gar nichts gemacht. Was muss ich denn jetzt machen überhaupt? Ich muss. Ach so, der fällt immer. Was ist das denn für ein Fuck? Ich muss immer drauf tippen, dass der in Luft bleibt. Irgendwo ein Artikel, ich glaube beim, was der Spiegel, der hat ein YouTube-Video verlinkt, Video, wo die Jungs halt Spiele vorstellen und irgendjemand hat es dann halt vor der Kamera gespielt und jedes zweite Wort war einfach nur Fuck. Fucking fuck. Fly, fucking Fuck Bird. EU, was ist das denn? Und der ey? War kurz davor, das Gerät irgendwo gegen zu klatschen. Das ist doch unspielbar, das Spiel. Das geht doch gar nicht. Nicht ein Punkt. Das geht nicht. Nicht ein Punkt. Wie fuck EU, ey. Hallo? Das ist ja unspielbar. Das ist unspielbar. Ja, ich hab mir geschworen, irgendwann mal, ich kaufe kleine Gratis-Geschichten. Und ich kaufe nichts, was im Fernsehen beworben wird. Ich kaufe nichts, was irgendwelche Leute, was die Masse macht, mache ich sowieso nicht. So. Das ist eh Schwachsinn. Und was mache ich mit dem Spiel jetzt? Das hat wahrscheinlich erstmal dein Adressbuch ausgelesen, irgendwo hingeschickt. Ja, es hat komischerweise keine Berechnung abgefragt jetzt. Darf ich auf deinen Kontakt dazugreifen oder sowas? Hat wahrscheinlich eh gemacht, aber es geht gar nicht. Also ey, wie kann man denn daran Spaß haben? Also sorry, ey. Wenn es wenigstens ein richtiges Counter-Strike wäre, wo noch ein bisschen Blut fließt oder so, aber das, ne? Nee, sorry. Also ich glaube, damit kommen wir echt, also wie sagt man so schön, es sinkt für sie das Niveau. Flappy Bird. Ey, du hast angefangen damit, ey. Boah. Zwei Punkte. Wie hast du das geschafft? Wie viele Stunden hast du geübt? Ich weiß nicht, es war halt im Rahmen einer normalen Stuhlgangssitzung. Also so eine halbe Stunde, ja? Ja, halt die übliche Zeit. Okay. Deswegen für Sie das Niveau noch weiter. Okay, ich glaube, bevor das Niveau auf Titanic sinkt, ne, hören wir lieber auf hier, wa? Oder? Ja, die Waldfee. Uwe, bist du noch wach mit deinen, suchst du noch Flappy Bird im Google Play Store? Nee. Mein Telefon kann nichts mehr installieren, ist nicht mehr genug Platz drauf. Ich brauche ein neues Telefon. Sei glücklich. Aschbecher voll, neues Auto, ja? Ja. Typische Beispiel. Das war der Nerdphone, Ausgabe Nummer 68. Am 8. Februar 2014. Total sinnlos, total sinnbefreit, wie immer. Wir als Profi-Amateure haben wir es mal wieder geschafft, unsere Halbwahrheiten hier, unser gesundes Halbwissen hier und die Leute zu bekommen. Und wir freuen uns über jegliche Zuschriften. Kritiken werden kommentarlos gelöscht und Lobhudeleien werden gerne entgegengenommen und Spenden auf Flatter und Amazon-Wunschliste. Übrigens, ne, Uwe, muss man auch deinen Link für deine Amazon-Wunschliste zuschicken. Mit deinem, ich habe keine. Ja, dann mach mal schnell eine, dass Leute uns reichlich nach Holgi-Modell beschenken können hier. Und schenkt uns, und je mehr Geschenke ihr uns gibt, umso weniger podcasten wir, das wisst ihr, ne? Also. Dann werde ich eine Liste jetzt mal direkt erstellen. Ich würde sagen, das war's, ne? Das war eine Stunde zwei. Na gut, eine Stunde drei. Tschö. Tschüss.